ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اب مانگے اس دعا کو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنی من لدنك سلطانا نصيرا Assalamu alaikum. Diese Dua aus dem Koran ist aus Surah Al-Isra, Vers 80. Und sie bedeutet, mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Das ist eine sehr starke Dua, jeder von uns benötigt und braucht, wo er geht und wo er steht und besonders an jedem neuen Ort, in jeder neuen Situation, die Hilfe, die Kraft, die Allah einem geben kann, mit der wir überhaupt erst die Möglichkeit haben, erfolgreich zu sein, ob wir in eine neue Stadt gehen, in ein neues Haus ziehen, überall brauchen wir die Hilfe Allahs, die Macht Allahs soll immer mit uns sein und die besondere Hilfe von Allah soll uns gewährt werden und überall möge die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit, unser Kommen und Gehen bestimmen. Und mögen wir überall auf seine Macht vertrauen. Und Sultan, diese besondere Macht, wird auch für die Beweiskraft gebraucht, für die Kraft allgemein, für die Beweiskraft, auch für die Königlichkeit. Also ihr seht schon etwas ganz Besonderes, wenn Allah uns das gewährt und uns damit hilft. Denn natürlich brauchen wir auch Mittel und wir müssen qualifiziert sein, wir müssen etwas beherrschen. Aber letztendlich sind alle Güter dieser Welt und alle Qualifikationen dieser Welt erst überhaupt möglich, uns zum Erfolg zu verhelfen, wenn Allahs Hilfe mit uns ist. Ohne die Kraft und ohne die Hilfe Allahs können wir niemals erfolgreich sein.